Wir kommen auf diesen Punkt noch ausführlicher zu sprechen. Wenn Weiß meint, die Juden hätten schon beim Prozess Jesu Schwierigkeiten mit dem römischen Statthalter wegen der Urteilsbestätigung gehabt, so steht gerade das Gegenteil geschichtlich fest. Denn obwohl Jesus vom Statthalter angeblich für unschuldig befunden wurde, gab er überraschend leicht und schnell den Befehl zur Hinrichtung des Unschuldigen. Doch wir wollen einmal den Fall setzen, diesmal bei der Aburteilung der angeklagten Jünger habe sich der Statthalter aus undefinierbaren Gründen fortdauernd gegen eine Hinrichtung gesträubt, hätte dann für das Synhedrium überhaupt keine Möglichkeit bestanden, die Gotteslästerer aus der Welt zu schaffen? Dass man im Synhedrium entschlossen war, die Jünger zu töten und angeblich nur vom Pharisäer Gamaliel davon abgehalten worden sei, berichtet übrigens die Geschichte der Apostel selbst. War der Statthalter nicht willfährig, so konnte der Hohe Rat zu Recht auf eigene Faust handeln, sogar wenn man es einigermaßen geschickt anfing, ohne sich bloßzustellen. So war ja auch Stephanus ohne rechtskräftiges Urteil einfach vom Volke gesteinigt worden. Und später, so erfahren wir aus der Apostelgeschichte, verschworen sich 40 Juden, sie wollten weder essen noch trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Wollten also die Juden den Tod der Jünger, und im wirklichen Leben hätte man die Gotteslästerer wohl kaum am Leben gelassen, so hätten sie ihr Vorhaben auch so oder so auszuführen gewusst. B. Die Gesetzestreue der ersten Christen. Es sollen jetzt die anderen Umstände und Ursachen erörtert werden, die angeblich verhütet haben, dass die Jünger nicht schon mit den ersten christlichen Propagandareden ihr Spiel für immer verloren hatten. Da weisen die Theologen auf mehrere Angaben der Apostelgeschichte hin, die tatsächlich erkennen lassen, wie vorsichtig und klug die erste Anhängerschaft des neuen Christusglaubens in Jerusalem vorging. Alle Christen blieben nämlich ihrer jüdischen Kirche auch fernerhin treu, lebten nach wie vor als fromme Juden streng nach dem Gesetz und gingen fleißig zum Beten in den Tempel. Christen wollten diese Leute aber ebenfalls sein. Daher gestatteten sie sich neben der jüdischen Frömmigkeit die speziell christliche Glaubensweise. Zwecks Ausübung des christlichen Kultus versammelten sich also die Apostel mit den Gemeindemitgliedern nach dem Tempeldienst in Privathäusern zum Brotbrechen. In diesen täglich stattfindenden Privatversammlungen war natürlich der erhöhte Herr Gegenstand aller Verehrung, Predigten und Gespräche. Diese Mitteilungen aus der Apostelgeschichte machen uns, die wir doch auch die Nachrichten der Evangelien kennen, stutzig. Wie? Die Jünger und ersten Christen, strenge Juden? Kaum trauen wir unseren Ohren. Wissen wir denn nicht aus den Evangelien, wie frei sich Jesus selbst und mit ihm die Jünger dem Gesetz gegenüberstellten? Wie für sie die Speise-, Reinigungs- und Sabbatgebote nicht mehr die alte Rolle spielten? Kaum ein Jahr nach dem Heimgang des Meisters sollten die Jünger das alles vergessen haben? Sie sollten als begeisterte Christen plötzlich wieder zu eifrigsten Gesetzesjuden geworden sein? Es ist leider so, bemerken die Theologen, denn in der Apostelgeschichte steht es geschrieben, hier wird die Treue zum Gesetz ausdrücklich mehrfach hervorgehoben. Oder sollte vielleicht dies öffentliche Zurschaustellen der Gesetzestreue nur klug berechnete Taktik gewesen sein, um nicht unangenehm aufzufallen, um sich zu tarnen? Nein, nein, so hören wir die theologischen Kritiker beteuern, die Urchristen waren bestimmt keine Heuchler. Nur Liebe zu ihrem Volkstum trieb sie an, auch die Forderungen des Gesetzes streng zu erfüllen. Doch wir haben es gar nicht nötig, uns über solche Fragen den Kopf zu zerbrechen. Es kann uns gleichgültig sein, aus welchem Grunde die früher so freien Jünger mit einem Male nebst ihren Anhängern so gesetzestreue Leute waren. Denn wir wollen jetzt diese Dinge einmal im Lichte des wirklichen Lebens jener Zeit betrachten. Da traten also, wie wir eben erst hörten, die Apostel eines schönen Tages in der Hauptstadt mit ihrer Auferstehungs- und Heilsbotschaft vor das erstaunte Volk. und wurden natürlich im wirklichen Leben sofort verhaftet und bald abgeurteilt. Was besagt dies? Es besagt, dass im wirklichen Leben den Jüngern gar keine Zeit und Gelegenheit gelassen und geboten worden wäre, als Christen umständlich ihre Gesetzestreue unter Beweis zu stellen. Mit den Aposteln wären übrigens selbstverständlich auch bereits vorhandene sonstige Christusanhänger umgehend zur Rechenschaft gezogen und zum Schweigen gezwungen worden. Trotzdem will ich aber theoretisch den Fall setzen, man hätte die Apostel längere Zeit gewähren und sogar eine Gemeinde bilden lassen. Würde dann das öffentliche Festhalten dieser Christen am jüdischen Gesetz das Synedrium veranlasst haben, die christliche Bewegung aus diesem Grunde zu dulden? Im wirklichen Leben auf keinen Fall. Man würde den Christen mit Recht vorgehalten haben, ihr tut das ja nur aus Vorsicht und Berechnung, nicht aus Überzeugung von der Heiligkeit unserer Gesetze. Ihr seid Heuchler und Simulanten, die sich durch solche Taktik vor Bestrafung schützen wollen. Wir kennen euch doch. Wir wissen doch genau, wie ihr es früher getrieben habt. Ihr leidet zwar angeblich an Gedächtnisschwund, wir aber zum Glück nicht. Mochten nun die Jünger wirklich aus Liebe zu ihrem Volkstum plötzlich wieder ehrliche Gesetzesjuden geworden sein? Ihre Beteuerungen hätten ihnen nichts genützt, weil eben ihre Gegner ihnen nicht geglaubt hätten. Aber noch eine Frage. Würde denn der im jüdischen Sinne wahnwitzige Glaube der Christen an einen hingerichteten Verbrecher als Heiland der Welt durch gleichzeitige Gesetzesausübung für das Synedrium irgendwie annehmbarer geworden sein? Um keinen Deut. Also würde auch der Umstand der betonten Gesetzestreue im wirklichen Leben die Jünger nicht vor ihrem Schicksal bewahrt haben.